geht zum Arzt, ihr geht's nicht gut. Zu viele Probleme, die auf ihrer Seele ruhen. Der Schmerz erdrückt sie, es schlägt wie ein Hammer. Der Arzt sagt Glückwunsch, sie sind schwanger. Und sie kann es nicht fassen, soll sie es alleine großziehen? Ihr Mann hat sie verlassen, kein Geld, keine Familie. Es bringt sie zum Weinen, doch zum ersten Mal fühlt sie sich nicht allein. Gestern dachte sie noch, für sie ist die Liebe erfroren. Doch der Herzton des Kindes klingt wie Musik in ihren Ohren. Und sie schwört sich, die Zeit mit dir wird wunderbar. Es wird ein Junge, er gab das Ultraschall. Sie ist glücklich, man kann es sofort sehen. Sie geht putzen, trotz der Schmerzen, die sie hat durch die Vorwehen. 9 Monate, die Zeit verging ziemlich schnell. Und nun bringt sie ein gesundes Kind auf die Welt. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Halt dir vor Augen, dass kein Mensch für ewig bleibt. Hast du was gut zu machen? Mach es heute und nicht später. Im Nachhinein bereut man die Fehler. Und dann will man es ändern, doch ist der Zug verpasst. Es ist zu spät und du hast nichts wieder gut gemacht. Menschen, die man liebt, gehen, dieses Leben ist hart. Denn dem Schicksal sind deine Pläne egal. Ihr fällt das Atmen oft schwer, damit ihr Sohn satt ist, bleibt ihr Magen oft leer. Sie will nicht, dass ihr Sohn einmal Straßenbahn fährt. Deshalb ist sie die Person, die nachts die Straßenbahn kehrt. Und sie spart jede Woche, arbeitet hart jede Woche. Denn ihr Sohn will Markenklamotten. Das ist der Grund, warum sie Überstunden macht. Weil sie es sonst nicht über die Runden schafft. Sie fragt sich, wie lange es noch so weitergehen soll. Doch macht weiter, ihr Sohn ist ihr einziger Stolz. Ich bin nicht wahr, Mann, ich weiß, es ist Winter, Mama. Ich bin nicht behindert, Mama, ich bin kein Kind mehr, Mama. Das sind seine Worte und ihr Herz es weint. Doch keiner sieht's, weil sie nie die Schmerzen zeigt. Er zog aus und nahm alle seine Sachen mit. Seine letzten Worte, Mama, ich hasse dich. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Halt dir vor Augen, dass kein Mensch für ewig bleibt. Hast du was gut zu machen? Mach es heute und nicht später. Im Nachhinein bereut man die Fehler. Und dann will man es ändern, doch ist der Zug verpasst. Es ist zu spät und du hast nichts wieder gut gemacht. Menschen, die man liebt, gehen, dieses Leben ist hart. Denn dem Schicksal sind deine Pläne egal. Ihre Wunden sind stark. Sie wartet 24 Stunden den Tag, doch er kommt nicht. Und sie wartet vergeblich, ja sie wartet tagtäglich. Keine Besuche, sie liegt in ihrem Bett und friert. Und die Schwestern sind alles andere als nett zu ihr. Sie ist klinisch und tot, was sie am Leben hält, ist die Liebe zum Sohn. Aber diese Liebe wurde zu keiner Zeit wertgeschätzt. Deshalb liegt sie nun im Sterbebett. Ihre Hoffnung starb zuletzt und weil ihr Sohn nicht mehr kam, starb sie mit einem Bild von ihrem Sohn in der Hand. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Halt dir vor Augen, dass kein Mensch für ewig bleibt. Hast du was gut zu machen? Mach es heute und nicht später. Im Nachhinein bereut man die Fehler. Und dann will man es ändern, doch ist der Zug verpasst. Es ist zu spät und du hast nichts wieder gut gemacht. Menschen, die man liebt, gehen, dieses Leben ist hart. Denn dem Schicksal sind deine Pläne egal.